sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Der linke Medienspiegel im Oktober beginnt mit dem Thema klimaneutrales Wohnen. Zurzeit werden 15% der Emissionen beim Wohnen freigesetzt. Danach geht es in zwei Artikeln um die deutsche Justiz, um Einzeltäterrechts- und Prozessverschleppung und kriminelle Vereinigung links. Zu guter Letzt behandelt ein Artikel ostafrikanische Geschichte und postkoloniale und migrantische Identitätsfindung. Aus den Blättern für deutsche und internationale Politik haben wir für euch einen Artikel ausgewählt, der die strukturell bedingte Schwierigkeit klimafreundlicher Investitionen in den oft eben nicht eigenen vier Wänden beschreibt. Klimaneutral wohnen, zu welchem Preis? Von Alexander Burkhardt. In der Debatte darüber, wie Deutschland Klimaneutralität erreichen kann, dominieren Themen wie der Kohleausstieg, erneuerbare Energien oder die Verkehrswende. Einem Bereich aber werde zu wenig Beachtung geschenkt, obwohl er nahezu jeden betrifft, kritisiert der Energiesystemmodellierer Alexander Burkhardt, dem Gebäudesektor. Dabei dürfte das Thema auch die kommenden Koalitionsverhandlungen prägen. Der Gebäudesektor, also Wohnungen, Häuser und andere Immobilien, ist derzeit für rund 15% der deutschen Emissionen direkt verantwortlich. Bilanziert man den Fernwärme- und Stromverbrauch sowie die bei Konstruktion und Bau anfallenden Emissionen mit, kommt man auf etwa 30%. Der Hauptanteil entsteht bei der Erzeugung von Wärme zum Heizen und für Warmwasser. Um diese drastisch zu senken, gibt es zwei wichtige, einander ergänzende Wege: die Reduzierung des Energiebedarfs durch energetische Sanierung sowie die Umstellung auf eine treibhausgasneutrale Erzeugung von Wärme. Um Letzteres zu erreichen, stehen unterschiedliche Technologien zur Verfügung. In urbanen Gebieten wird vor allem die Fernwärmeversorgung eine zentrale Rolle spielen. In dünner besiedelten Regionen müssen Wärmepumpen den Großteil der dezentralen Erzeugung übernehmen, ergänzt durch den begrenzten Einsatz von Solarthermie und Biomasse. Jüngere Erfahrungen zeigen, dass Wärmepumpen auch für Mehrfamilienhäuser und Altbauten eine gute Alternative zu den derzeit vorherrschenden Gasthermen und Ölheizungen sind. Dagegen wird eine Umstellung auf Wasserstoff oder synthetisches Gas, wie es sich manche erträumen, voraussichtlich an mangelnder Effizienz, knappen Erzeugungskapazitäten sowie fehlender Wirtschaftlichkeit scheitern. Ein zentraler Hebel, um sowohl die Sanierung als auch die Transformation der Wärmeerzeuger zu forcieren, ist die Bepreisung von CO2-Emissionen. Mit dem europäischen Emissionshandelssystem existiert auf europäischer Ebene schon länger ein Instrument, um den CO2-Emissionen in den Sektoren Industrie, Energiewirtschaft und innereuropäischer Luftverkehr einen Preis zu geben. Ergänzend ist in Deutschland zum Jahresbeginn der im Brennstoff-Emissionshandelgesetz festgelegte CO2-Preis für die Sektoren Verkehr und Wärme in Kraft getreten. Seitdem kostet die Emission einer Tonne CO2 25 Euro. Bis 2025 soll der Preis sukzessive auf 55 Euro steigen. Für das Jahr 2026 ist ein Korridor zwischen 55 und 65 Euro geplant. Danach soll sich der Preis frei am Markt bilden, ähnlich wie beim europäischen Emissionshandelssystem. Nationale CO2-Preise gibt es längst auch in anderen Ländern. So gilt in der Schweiz ein Preis von umgerechnet 86 Euro pro Tonne. In Schweden liegt er sogar bei 120 Euro und in Frankreich soll er nach einer Verschärfung im Jahr 2017 bis zum kommenden Jahr auf rund 86 Euro pro Tonne steigen. Allerdings wurde diese geplante Erhöhung aufgrund der Gelbwesten-Proteste vorübergehend ausgesetzt. Diese entzündeten sich vor allem an der fortwährenden Belastung von Menschen mit niedrigem Einkommen, auch in anderen Bereichen, während Vermögende entlastet wurden. So hatte die französische Regierung zuvor die Vermögenssteuer abgeschafft und zugleich Wohngeldzuschüsse gesenkt, sowie die Tabaksteuer und Sozialbeiträge erhöht. Seitdem treibt das Gespenst der Bürgerproteste auch die deutschen Parteien um, mit der Folge, dass anstatt über Notwendigkeiten zu debattieren, vor angeblich zu hohen CO2-Preisen gewarnt wird. Dabei kann eine solche Bepreisung, bei der die Einnahmen an die Bevölkerung zurückverteilt werden, untere Einkommen sogar entlasten. Das geht entweder über eine Senkung der EEG-Umlage oder als direkte Pro-Kopf-Rückverteilung. So erhalten Schweizer und Franzosen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung teilweise zurück. Schweden senkte als Ausgleich andere Steuern. Eine solche Rückverteilung fordern hierzulande unter anderem die FDP, Klimadividende, und die Grünen, Energiegeld. Die SPD hingegen will zunächst die EEG-Umlage senken und einen Pro-Kopf-Bonus prüfen. Auch die CDU möchte die EEG-Umlage senken und verspricht, die CO2-Einnahmen in vollem Umfang an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben, ohne allerdings zu benennen, wie dies geschehen soll. Auch bei der Höhe des CO2-Preises bleiben die Pläne der CDU vage. Sie will den Aufwuchspfad der CO2-Bepreisung straffen, ohne jedoch konkret zu werden. Lediglich die Grünen benennen konkrete Ziele. Demnach soll der CO2-Preis bereits 2023 auf 60 Euro pro Tonne und danach weiter steigen. SPD und Linke lehnen hingegen eine weitere Erhöhung des Preises ab und setzen stattdessen auf andere Instrumente. Doch KlimaaktivistInnen gehen all diese Forderungen nicht weit genug. Sowohl Fridays for Future als auch Scientists for Future fordern seit langem deutlich höhere CO2-Preise und nennen dabei den Wert von 180 Euro pro Tonne, den das Umweltbundesamt als Äquivalent für die gesellschaftlichen Kosten einer ausgestoßenen Tonne CO2 errechnete. Inflationsbereinigt hätte der Preis bereits für das vergangene Jahr bei 195 Euro liegen müssen. Würde man überdies die Auswirkungen der Klimakrise auf heutige und künftige Generationen gleichgewichten, so ergeben sich für 2020 laut Umweltbundesamt sogar ein Kostensatz von 680 Euro pro Tonne. Von der weiteren Ausgestaltung eines CO2-Preises für den Gebäudesektor wird abhängen, von welchen Instrumenten er flankiert werden muss. Wird der Preis stark steigen, soll der nationale Emissionshandel für Verkehr und Gebäude in den europäischen Emissionshandel integriert werden, wie dies FDP und CDU fordern? Wird der Preis also frei am Markt gebildet oder politisch vorgegeben? Und wie transparent ist dies für BürgerInnen und Unternehmen, die Entscheidung über die Sanierung oder den Austausch einer Heizung treffen müssen? Der Gebäudesektor unterscheidet sich fundamental von den anderen Sektoren, wie Industrie und Verkehr, was zu besonders starken Verharrungskräften führt. Eine sozial- und klimagerechte CO2-Bepreisung muss dieses explizit mit berücksichtigen. So gibt es eine vergleichsweise komplizierte Eigentums- bzw. Nutzungsstruktur. Rund 46,5% aller bewohnten Wohnungen werden von den EigentümerInnen bewohnt, der Rest wird vermietet. VermieterInnen sind entweder Privatpersonen, privatwirtschaftliche Unternehmen oder Bau- und Wohnungsgenossenschaften. Dabei ist die Eigentumsquote im Westen höher als im Osten und im ländlichen Raum höher als im städtischen. Zudem sind EigentümerInnen in der Regel älter als die Durchschnittsbevölkerung. Die gleiche Struktur zeigt sich auch bei den privaten KleinvermieterInnen, die im Schnitt ebenfalls deutlich älter sind. Insbesondere die Altersstruktur der privaten EigentümerInnen von Wohnraum erschwert eine Transformation im Gebäudesektor. Da sich Investitionen in energetischen Sanierungen mitunter erst nach rund 15 Jahren rechnen, fehlt gerade älteren EigentümerInnen die Motivation für eine Sanierung. Zudem mangelt es einigen von ihnen schlicht an finanziellen Mitteln, um in einen Tausch der Heizung oder die Sanierung der Fassade oder des Dachs zu investieren. Zugleich haben MieterInnen in der Regel keinen Einfluss auf die Sanierung ihrer Wohnung bzw. ihres Hauses oder auf die Art der Heizung. Daher hatte die Große Koalition ursprünglich eine hälftige Aufteilung des CO2-Preises zwischen Mietern und Vermietern beschlossen. Doch nach heftigen Protesten der Wohnungswirtschaft und von Eigentümerverbänden verhinderte dies die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Somit tragen derzeit die MieterInnen die vollen Kosten der CO2-Bepreisung. Damit stößt auch die Diskussion um die Erhöhung des CO2-Preises auf das sogenannte Mieter-Vermieter-Dilemma, da die VermieterInnen, die über eine klimafreundliche Investition entscheiden, nicht von eben dieser profitieren. VermieterInnen mit einem nur geringen Anreiz zu investieren stehen somit MieterInnen ohne Einfluss auf Investitionsentscheidungen gegenüber. Und während die großen Wohnungsunternehmen in den medialen Diskussionen besonders präsent sind, wird das Gros von rund 80% der Wohnungen von privaten EigentümerInnen gehalten, entweder zur Selbstnutzung oder zur Vermietung. Doch die bisherigen politischen Instrumente erreichen diese Gruppe, die für die nötigen CO2-Einsparungen von enormer Bedeutung ist, nur unzureichend. Ein weiteres Hemmnis stellt der besonders in den Ballungsräumen stark angespannte Wohnungsmarkt dar. Die enormen Schwierigkeiten bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum nimmt MieterInnen de facto die Möglichkeit, die Energieeffizienz sowie den Energieträger der Heizung in ihrer Entscheidung mit einzubeziehen, da viele sich schon glücklich schätzen können, überhaupt eine Wohnung zu finden. So aber verspüren VermieterInnen bislang nur wenig Druck, in Sanierung und klimafreundliche Heiztechnologien zu investieren. Dazu kommen weitere Hemmnisse wie Bequemlichkeit, Bedenken gegenüber der neuen Technologien, begrenzte Kapazitäten im Handwerk oder fehlendes Wissen um mögliche Alternativen. Doch all diese Herausforderungen spielen bislang in der politischen Debatte kaum eine Rolle. Allein der CO2-Preis soll es richten. Damit ist offenbar die Hoffnung verbunden, auf Verbote weitestgehend verzichten zu können. Doch ohne diese wird die Klimawende nicht gelingen. Nimmt man das, genau genommen schon zu späte, Ziel der Klimaneutralität ab 2045 ernst, müsste dem bereits beschlossenen Einbauverbot von Ölheizungen ab 2026, das mit diversen Ausnahmen gespickt ist, sehr bald ein Einbauverbot für Gaskessel folgen. Davon aber ist bislang keine Rede, geschweige denn, dass die für Fernwärmeversorgung und Wärmepumpen nötige Infrastruktur, insbesondere in dicht besiedelten Großstädten, ausreichend in den politischen Fokus genommen würde. Die Frage, wie die CO2-Bepreisung nach der Bundestagswahl gestaltet werden wird, dürfte einer der zentralen Punkte in den kommenden Koalitionsverhandlungen werden. Hinsichtlich der Höhe, der Verwendung, der Einnahmen, der Aufteilung der Kosten zwischen MieterInnen und VermieterInnen und der Notwendigkeit zusätzlicher, flankierender Instrumente besteht zwischen den Parteien große Uneinigkeit. Damit die CO2-Bepreisung im Gebäudesektor überhaupt ihre Wirkung entfalten kann, braucht es erstens einen konkreten, transparenten Mindestpreispfad für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Zweitens eine sozial gerechte Rückverteilung der Einnahmen zur Abfederung sozialer Härten. Drittens attraktive Möglichkeiten zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen. Viertens eine unbürokratische Umlage der Kosten auf die VermieterInnen, idealerweise in voller Höhe. Und fünftens Informationsangebote an alle BürgerInnen, in denen die möglichen Optionen klar benannt und mit konkreten Anwendungsfällen erläutert werden. Mit der Diskussion um die Ausgestaltung der CO2-Bepreisung und weiteren dringend notwendigen Maßnahmen im Gebäudesektor ist der Klimaschutz nun also dort angekommen, wo es potenziell unangenehm wird, in den eigenen vier Wänden. Die Zeit ist knapp. Und ein Vertagen der nötigen Auseinandersetzung gefährdet massiv das Ziel, das Land klimaneutral zu gestalten. Vom Thema Klimaneutralität kommen wir zum Prozess gegen Lina E., die mehrere gewalttätige Übergriffe auf Rechtsextreme verübt haben soll. Schon fast ein Jahr sitzt sie in Untersuchungshaft. Aus der AK vom September 2021. Einzeltäter rechts, kriminelle Vereinigung links. Im Prozess gegen Lina E. kommt der Paragraph 129 zur Anwendung. Die Behörden lieben diesen Trick. Man muss sich schon sehr auf das Atmen konzentrieren, wenn man das Oberlandesgericht in Dresden betritt, vor dem das § 129-Verfahren Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen Lina E. und drei Mitangeklagte verhandelt wird. Bis zwischen die Zehen wird in der Schleuse zum Hochsicherheitsseil kontrolliert, ob sich nicht doch irgendwo ein gefährlicher Gegenstand oder gar eine Wanze verbergen könnte. Alles an dieser Prozedur erweckt den Eindruck, als würde es sich um einen Terrorprozess handeln. Tatsächlich aber will das Oberlandesgericht Dresden eine Reihe Angriffe auf Neonazis verhandeln. Dies allerdings nicht als Einzelstraftaten, sondern zusammengezogen in einem § 129-Verfahren. Durch das Heranziehen des § 129 sind Überwachungsmaßnahmen der Telekommunikation und auch die Innenraumüberwachung von Autos oder Privatwohnungen möglich, die für die einzelnen Tatbestände jeweils nicht zulässig gewesen wären. Ob und wenn ja, welche dieser Beweise zulässig sein werden, wird noch strittig sein. Einmal ins Innere vorgedrungen und die Hände in den absolut leeren Hosentaschen vergraben, blickt man durch die hohen Zäune des kleinen Hofs, der an das Gericht grenzt. Hier, in the middle of nowhere, weit entfernt von der Stadtöffentlichkeit, erschließen, optisch kaum voneinander zu unterscheiden, an sowohl die Justizvollzugsanstalt als auch eine Geflüchtetenunterkunft an das Oberlandesgericht an. Eine beklemmende Atmosphäre liegt über dem Areal. Vom Medienrummel des ersten Prozesstages ist am Tag danach wenig übrig geblieben. Die Geschichten über die Rote Recherin Bild-Zeitung und eine brutale Hammerbande, Tag 24, die den Tod der Opfer billigend in Kauf, Spiegel, genommen habe, sind längst geschrieben. Auf dem Hof tummeln sich nun nur noch zahlreiche Unterstützerinnen von Nina. Sie haben schon 3 Stunden vor Prozessbeginn vor dem Gericht ausgeharrt, um sicher einen Platz im Zuschauerinnenraum zu bekommen und vor allem, um früher da zu sein als die Neonazis, die so in den Zuschauerinnenraum gelangen könnten. Unter den Unterstützerinnen ist Marta Zionek. Sie ist Pressesprecherin der Soli-Gruppe Antifa Ost. Der Sicherheitszinnober überrascht sie nicht. Für die Bundesanwaltschaft sind die Bilder, die hier geschaffen werden, elementar. Das Verfahren soll bewusst im Lichte des Terrorismus erscheinen, um es überhaupt in die Nähe der Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft zu rücken. Dass der Generalbundesanwalt zumindest hinsichtlich amtlicher Propagandabilder keine Gefangenen macht, hat er schon am 6. November 2020 bewiesen, als er Lena E. mit dem Hubschrauber nach Karlsruhe fliegen ließ. Wie durch Zufall waren dort Fotografen zugegen, die Lena E. so ablichteten wie einst den Lübcke-Mörder oder auch den Attentäter von Halle. Doch im Gegensatz zu Lena E. und ihren Mitangeklagten wurden die beiden Nazis als Einzeltäter behandelt. Marta Zionek hat eine Erklärung dafür. Der Lübcke-Mörder und der Halle-Attentäter sind ja nur 2 von sehr vielen Beispielen, erinnern wir uns, an den Überfall auf Connewitz, als 250 Neonazis organisiert den Stadtteil angegriffen haben. Da hat es auch kein Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung gegeben. Der Paragraph 129, speziell seit der Novellierung 2017, ist ein Mittel, um mit sehr niedrigen Hürden sehr weitreichende Ermittlungen durchzuführen. In diesen werden dann irgendwelche Indizien gesammelt, zurechtgebastelt, um ein Verfahren eröffnen zu können. Immer wieder stellen wir fest, dass dies vor allem Linke betrifft. Das hat im Freistaat Sachsen tatsächlich Tradition. Bereits in den vergangenen Jahren hatte die sächsische Justiz auf der Suche nach einer kriminellen Vereinigung in der linken Szene und oder im Umfeld des Fußballvereins Chemie Leipzig keinen Stein auf dem anderen gelassen. 3 groß angelegte Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zwischen 2011 und 2014 wurde nach dem Protest gegen den Nazi-Aufmarsch in Dresden etwa 500.000 Verkehrsdaten erhoben und 30 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Ende 2016 und Mitte Juni 2018 mussten 2 Paragraph 129 Ermittlungsverfahren ergebnislos eingestellt werden. Eingestellt, also alles gut, könnte man denken. Doch die Datenmenge, die über zahlreiche Personen in diesen Ermittlungsverfahren erhoben worden sind, sind schier unvorstellbar. Im Zeitraum von August 2015 bis Mai 2016 wurden beispielsweise 921 Telefone abgehört und die Inhaberinnen von 484 Anschlüssen ermittelt. Insgesamt wurden 53.210 Telekommunikationsereignisse gespeichert. Dabei gab es zwar eine Menge Beifang, doch eine kriminelle Vereinigung fand man auch diesmal nicht. Im Juni 2018 musste erneuert ein Verfahren ohne Ergebnis eingestellt werden und so flatterten 355 Briefe in Leipziger Briefkästen, um die Betroffene darüber zu informieren, dass ihre Überwachung nun eingestellt werde. 3 Misserfolge wollte man nicht auf sich sitzen lassen. Und so wurde 2019 mitten im Bürgermeisterinnenwahlkampf in Leipzig die Sokolinks gegründet. Ihre abenteuerlichen Ermittlungen könnten im Verlauf dieses Prozesses noch Aufsehen erregen. So stellte sich bereits heraus, dass Annemarie K., die Lebensgefährtin des Neonazis Enrico Böhm, der im hiesigen Verfahren als Nebenkläger auftritt, eigens ein 14-seitiges Dossier über Linke angelegt hatte. In diesem Dossier beschuldigte sie Linke als Tatverdächtiger am Angriff auf Böhm und übergab diese Unterlagen an das LKA Sachsen. Wir müssen davon ausgehen, dass das LKA in mindestens einem Fall damit arbeitet und sich auch im vorliegenden Fall auf ein Dossier bezieht, das aus dem Umfeld von Enrico Böhm an das LKA gegeben wurde. Das heißt, die Soko Links hat Informationen von Neonazis zur Ermittlungsgrundlage genommen, die sie jetzt über die Bundesanwaltschaft gegen Antifaschistin zur Anklage bringt, sagt Sionek. Es ist nicht das erste Mal, dass es sächsische Behörden durch Verstrickungen mit Neonazis von sich reden machen. Im März 2021 musste das mobile Einsatzkommando MEK des sächsischen LKAs aufgelöst werden. Zuvor waren mehrere tausend Schuss Polizeimunition entwendet worden. Sie dienten als Bezahlung für die Betreiberfirma Baltic Shooters des Schießplatzes in Güstrow, wo die Einheit nicht genehmigte Schießübungen durchführte. Bekannt ist, dass der Betreiber Frank T. mutmaßlicher Anhänger des extrem rechten Netzwerkes Nordkreuzes sein soll. Am 10. September legte nun eine unabhängige Kommission ihren Untersuchungsbericht vor und kommt darin zu dem Ergebnis, es hat alles nichts mit nichts zu tun. Kein rechtes Netzwerk beim MEK, also beim mobilen Einsatzkommando. Ob auch Beamtinnen des nun aufgelösten MEK an Observationen von Nina E. und ihren Mitangeklagten beteiligt waren, wird vielleicht der Prozess zeigen. Auch im Zusammenhang mit Festnahmen von Antifas 2019 in Eisenach gaben sich Hinweise, dass es eine enge Verbindung von Nazis und Polizei gegeben haben könnte. Nur ein paar Stunden nach den Festnahmen hat der lokale Neonazikader Patrick Wischke alle Vor- und Nachnamen der Festgenommenen veröffentlicht. Diese Information muss er aus Polizeikreisen erhalten haben. In dieser Veröffentlichung spricht Wischke von Nina E. als Kommandoführerin. Es ist das erste Mal, dass diese Bezeichnung in die Welt gesetzt wurde. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass letztlich die mediale Berichterstattung und auch das Wording der Bundesanwaltschaft auf einen NPD-Kader aus Eisenach zurückzuführen und von dort übernommen worden sind. Ein ähnlich gelagerter Fall dreht sich um eine Hausdurchsuchung in Konnewitz im Frühling dieses Jahres. Die Freundin eines Durchsuchten hatte ihre Telefonnummer für Rückfragen an die Beamtinnen der Soko Links gegeben. Am nächsten Tag erhielt sie einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Der Anrufer sagt ihr, sie soll doch mal auf die Seite des rechten Kompaktmagazins schauen. Dort fand sich eine detaillierte Recherche über den Durchsuchten. Einen weiteren Tag später erhielt der Durchsuchte eine E-Mail von einem unbekannten Absender. Die Ermittlungsakten aus einem vorangegangenen Verfahren und eine detaillierte Kopie seines Handys enthielten. Diese Informationen müssen aus Kreisen des sächsischen LKA, genauer gesagt der Soko Links, an das Kompaktmagazin durchgestochen worden sein, so Zionek. Dass das rechte Kompaktmagazin zu Prozessbeginn nun Fotos von Nina E. und ihrem Partner ungeschwärzt veröffentlichen konnte, wundert vor diesem Hintergrund überhaupt nicht. Die Bilder stammen aus Ermittlungsakten der Polizei. Ob diese direkt aus Polizeikreisen in die Kompaktredaktion gelangt sind oder über den Umweg der Neonazi-Nebenklageanwälte, wird schwer festzustellen sein. Zionek, die auch schon den ersten Prozesstag begleitet hatte, sagte, der Neonazi-Anwalt Kohlmann saß gestern im Gerichtssaal und hat dort Fotos gemacht, die keine 20 Sekunden später bei Sebastian Schmidtke auf Twitter waren, die wiederum keine 20 Sekunden später von Paul Ritze-Haxek geteilt wurden und dann natürlich abends in der Berichterstattung von Kompakt aufgetaucht sind. Auch an diesem zweiten Prozesstag provozieren die Nebenklageanwälte immer wieder, indem sie die Kameras ihrer Laptops und angeblich ausgeschaltete Handys auf die Angeklagten richten. Der Prozesstag selbst verläuft, abgesehen von einigen Luftküssen, die zwischen Zuschauerinnenraum und Lina E. hin und her geworfen werden, zäh wie ein Kaugummi. Anträge werden verlesen und vom Richter abgelehnt. Immer wieder fällt auf, dass das Gericht der Verteidigung Akten nicht hat zukommen lassen. Hier Abfälligkeiten des Richters gegenüber der Verteidigung, da Gequatsche von einigen Justizbeamtinnen, die im Zuschauerraum platziert wurden. Neonazi-Anwalt Frank Hanning hängt bei Facebook ab und es wird klar, dass dieser Prozess noch sehr lange und strapaziös werden wird. Das weiß auch Zionek. Wir werden in unserer Unterstützungsarbeit vor allem versuchen, Geld zu akquirieren und die Kosten, die im Laufe des Verfahrens anfallen, zu decken. Wir rechnen mit Summen bis zu 300.000 Euro, wenn alles zusammenkommt. Durch so eine Untersuchungshaft fällt eine Menge an, denn da wird ja ein Mensch komplett aus dem Leben gerissen. Aber eine Wohnung muss weiter bezahlt werden. All diese Sachen versuchen wir nach Möglichkeit zu organisieren. Auch wenn es noch zu früh für eine Zwischenbilanz sein mag, festzuhalten bleibt, dass Antifas in diesem Land nicht nur vom Staat überwacht und kriminalisiert werden, sondern dass zu jedem Zeitpunkt damit gerechnet werden muss, dass all diese gesammelten Informationen auf direkten Weg in die Hände militanter Neonazis geraten. Prozesse, diesmal gegen rechtsextreme Gewalttäter, wurden und werden auch in Chemnitz und Mühlhausen geführt. Allerdings lassen diese an Engagement vermissen. Zufälle gibt's? Die gibt's gar nicht. Von Christian Stemmler. Aus der AK vom September 2021. Manchmal setzen deutsche Gerichte ihre Prozesstermine so an, dass es zu aufschlussreichen Zufällen kommt. In der zweiten Septemberwoche begannen gleich drei Verfahren, die mit den Aktivitäten von Neonazis in den sogenannten neuen Bundesländern zu tun haben, und zwar zwei in Sachsen und eines in Thüringen. Im thüringischen Mühlhausen war am 7. September der erste Verhandlungstag im Prozess gegen die Neonazis Nordulf H. und Gianluca B., die angeklagt sind, zwei Göttinger Fotojournalisten attackiert und schwer verletzt zu haben. Einen Tag später, an einem Mittwoch, begann in Dresden das Verfahren gegen die Leipzigerin Lina E. und drei Mitangeklagte, bei dem die Sachlage quasi umgekehrt ist. Den Vieren wird vorgeworfen, Neonazis attackiert und verletzt zu haben. Schließlich wurde am selben Tag in Chemnitz die Hauptverhandlung im Verfahren gegen einen Neonazi eröffnet, der angeklagt war, während der rechten Ausschreitung im Herbst 2018 in der sächsischen Stadt aus einer Gruppe von Vermummten heraus das jüdische Restaurant Shalom und seinen Besitzer angegriffen zu haben. Aufschlussreich ist dieser Zufall wegen des erkennbar unterschiedlichen Vorgehens von Polizei und Justiz in den drei Verfahren. Hier lässt sich so deutlich wie selten illustrieren, was von links oft kritisiert, von staatlichen Behörden und ihren Klakören dagegen stets bestritten wird, dass der Staat mit zweierlei Maß misst, rechte TäterInnen oft mit Samthandschuhen anfasst, während bei Linken durchgegriffen wird. Im Fall Lina E. wurde von Anfang an ein großes Rad gedreht. Die Generalbundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen, der Paragraf 129 Strafgesetzbuch Bildung einer kriminellen Vereinigung wurde herangezogen. Die Beschuldigte sitzt seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft. Der Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht Dresden wurde von einem ähnlichen Presserummel begleitet wie ihre Festnahme Anfang November 2020, Lina E. als Linksterroristin hingestellt. Fast geräuschlos und von überregionalen Medien kaum wahrgenommen, ging dagegen der Prozess wegen des Angriffs auf das Restaurant Shalom im Herbst 2018 über die Bühne. Nach zwei Verhandlungstagen sah es das Amtsgericht Chemnitz als erwiesen an, dass der Neonazi Kevin A. aus dem niedersächsischen Stade an den Steinwürfen auf das Gebäude und den Restaurantbesitzer beteiligt war. Das Urteil bestätigt die These von den doppelten Maßstäben. Der Mann kam mit einem Jahr Haft auf Bewährung davon. In den Prozessen nach dem G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 wurden erheblich härtere Haftstrafen für weitaus geringere Taten verhängt, ohne Bewährung. Vor diesem Hintergrund sind Befürchtungen angebracht, dass auch der Prozess, der am 7. September vor dem thüringischen Landgericht Mühlhausen begonnen hat, mit einem milden Urteil enden könnte. Aber vielleicht kann die Kammer die SkeptikerInnen ja auch überraschen. Die Tat ist jedenfalls so brutal und folgenreich, die Beweislage erscheint so eindeutig, dass alles andere als mehrjährige Haftstrafen wohl ein Skandal wäre. Es geschah am 29. April 2018. Die beiden Fotojournalisten, die im Prozess als Nebenkläger auftreten, wollten ein Neonazi-Treffen auf dem Anwesen von Thorsten Heise, Mitglied im NPD-Bundesvorstand, im etwa 30 Kilometer von Göttingen entfernten thüringischen Fretterode dokumentieren. Dort hat Heise 1999 das Gutshaus Hahnstein gekauft, mittlerweile ein wichtiger Vernetzungs- und Versammlungsort der Neonazi-Szene. Die Journalisten wurden bei ihrer Recherche bemerkt. Sie flüchteten im Auto. Nur Dufar und Gianluca B. verfolgten sie mit einem BMW und versuchten, sie von der Straße zu drängen, so die Schilderung der Nebenkläger. Als diese sich nach einigen Kilometern im Ort Hohengandern in einem Straßengraben festfuhren, seien die Neonazis sofort zum Angriff übergegangen. Einer habe sämtliche Reifen des Wagens zerstochen, die Seitenscheiben des Autos eingeschlagen und Reizgas ins Innere gesprüht. Der zweite sei erst mit einem Baseballschläger auf einen der Insassen des Fahrzeugs losgegangen und habe ihm mit einem unterarmlangen Schraubenschlüssel auf den Kopf geschlagen. Der Angegriffene erlitt eine große offene Wunde am Kopf. Der andere Neonazi stach mit einem Messer auf den zweiten Fotografen ein und fügte ihm eine Stichwunde am Bein zu. Anschließend flüchteten die Täter mit der Kameraausrüstung, aus der eine SD-Karte aber schon vorher gesichert worden war. Die Verletzten mussten in einer Klinik behandelt werden. Bis heute leiden die beiden Fotojournalisten unter den Folgen der Tat, wie der Göttinger Anwalt Sven Adam, der einen von ihnen als Nebenkläger vertritt, gegenüber AK erklärte. Die psychischen Folgen eines solchen traumatisierenden Überfalls seien evident, sagte er, aber es seien auch körperliche Folgen festzustellen. Der mit dem Messer angegriffene Betroffene hat zum Glück nur eine kleine Narbe am Bein davongetragen, so Adam. Sein Kollege dagegen werde sein Leben lang gezeichnet bleiben, durch eine richtig große Narbe, die über den Kopf läuft. Seine journalistische Tätigkeit habe er nach dem Vorfall in Hohengandern aufgegeben. Wie es immer wieder der Fall ist, wenn Tatverdächtige aus rechten Milieus kommen, ließ die Polizei es nach dem Angriff am 29. April 2018 erstmal ruhig angehen. Wenige Stunden nach der Tat gab es zwar eine Hausdurchsuchung bei Heise in Fretterode. Dabei seien aber nur zwei Beamte eingesetzt worden, wie die Antifa-Kampagne Tatort Fretterode kritisierte. Die Neonazis hätten während der Razzia noch Gegenstände und Kleidungsstücke aus dem Tatfahrzeug entfernen können. Es sei zwar eilig eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei nach Fretterode beordert worden, aber nicht etwa um die Razzia zu unterstützen, sondern zum Schutz der Familie Heise vor vermuteten Racheaktionen der Antifa. Zudem habe es Versuche der Polizei, später auch von der Staatsanwaltschaft gegeben, den Fall herunterzuspielen und nicht klar als einen Angriff von Neonazis auf Journalisten zu benennen, so die Initiative Tatort Fretterode. Es sei der Eindruck vermittelt worden, es handelte sich um eine Auseinandersetzung zwischen links und rechts. Die Staatsanwaltschaft habe sogar öffentlich erklärt, sie prüfe, ob die Fotos, die die Täter während des Angriffs zeigen, manipuliert worden seien. Die Haltung der Ankläger habe sich erst geändert, nachdem die Opfer mit Unterstützung ihrer Anwälte selbst an die Öffentlichkeit gegangen sind. Anders als es bei linken Tatverdächtigen meist läuft, legten die ErmittlerInnen und die Justiz in diesem Fall keinen übertriebenen Eifer an den Tag. Erst dauerte es Monate, bis Anklage erhoben wurde, dann verzögerte sich der Prozessbeginn durch die Pensionierung eines Richters und die Corona-Pandemie. Ergebnis: Der Prozess begann jetzt 3 Jahre und 4 Monate nach der Tat. Die lange Dauer bis zur Anklageerhebung und jetzt bis zur Verhandlung ist eine Unverschämtheit, erklärt die Antifa-Kampagne Tatort Fretterode gegenüber AK. Hätte das Gericht nach Anklageerhebung direkt terminiert, wäre es gar nicht erst in die Corona-Zeit verschleppt worden. Für Unverständnis bei den Anwälten der Nebenkläger und der linken Öffentlichkeit sorgt auch der Umstand, dass Nordulf H. und Gianluca B. trotz der Schwere der Tat keinen Tag in Untersuchungshaft waren. Rechtsanwalt Sven Adam verweist auf den G20-Gipfel in Hamburg, bei dem Gipfelgegner aus relativ nichtigen Anlässen in U-Haft kamen und das oft für Monate. Nebenklageanwalt Adam sieht im Verzicht auf U-Haft für die Neonazis eine katastrophale Fehlentscheidung. Angesichts der Schwere der Tat hätte die Staatsanwaltschaft von einer Fluchtgefahr ausgehen müssen. Wenn dann U-Haft verhängt worden wäre, dann wären wir seit 2 Jahren fertig mit dem Prozess, sagte Anwalt Adam. Sobald die Angeklagten oder Beschuldigten in U-Haft sitzen, gilt nämlich ein Beschleunigungsgrundsatz, der gebietet, dass das Verfahren schnell abgeschlossen wird. Kritisiert wird vom Anwalt auch, dass die Staatsanwaltschaft keine Anklage wegen versuchten Totschlags, sondern nur wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung erhoben hat. Das sei schon eine Verharmlosung des Angriffs an sich, heißt es von der Antifa-Kampagne Tatort Fritterode. Es zeigt uns, dass die Brutalität der Neonazis nicht ernst genommen wird. Am ersten Prozesstag, am 7. September, ließen die Angeklagten übrigens durch ihre Verteidiger eine Erklärung verlesen, wonach alles ganz anders gewesen sein soll und sie die Angegriffenen gewesen seien. Sven Adam sprach vom klassischen Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr. Gianluca B. und Nordulf H. gehören nach Angaben der Initiative Tatort Fritterode der Neonazi-Kameradschaft Arische Bruderschaft an, in der sich die engsten Kameraden von Thorsten Heise sammeln. In den vergangenen Jahren traten beide regelmäßig als Ordner bei Neonazi-Festivals auf, die von Thorsten Heise und der Arischen Bruderschaft organisiert worden waren, wie beispielsweise dem Schild- und Schwert-Festival im sächsischen Ostritz. B. gelte seit einigen Jahren als einer der Nachwuchskader im Umfeld von Thorsten Heise. Zum Tatzeitpunkt sei er stellvertretender NPD-Landesvorsitzender in Niedersachsen gewesen, sei aber auch in Thüringen aktiv gewesen. Nordulf H. wurde nach den Antifa-Recherchen kurz nach dem Angriff in die Schweiz gebracht, wo er bei einem engen Freund von Thorsten Heise, Silvan Gex Collett, Unterschlupf fand. Gex Collett gilt als Verantwortlicher für die Oberwalliser Sektion von Blood and Honor. Er betreibt im Wallis das Blood and Honor und Combat 18 nahestehende Tattoo-Studio Nordic Thunder. Heise, aber auch andere Neonazi-Strukturen aus Thüringen pflegen nach Angaben der Antifa-Kampagne Tatort Fritterode enge Kontakte und Freundschaften in die Schweiz. Heise sei immer wieder für Veranstaltungen in das Land gereist und dort als Redner aufgetreten. Seit dem Umzug von Nordulf H. in die Schweiz seien fast monatlich Thüringer Neonazis in die Schweiz gefahren, um sich mit den dortigen Strukturen zu vernetzen. Im Hintergrund dieser Verbindung stehen Netzwerke wie Blood and Honor und Combat 18. In einer Mitteilung zum Prozessauftakt in Mühlhausen wies die Antifa Göttingen darauf hin, die Zurückhaltung der Justiz bezüglich Thorsten Heise und seinem Umfeld sei mehr als auffällig. Seine Bedeutung für die extreme Rechte sei bekannt. Heise habe zahlreiche Organisationsversuche der extremen Rechten in den letzten 40 Jahren mitgestaltet, etwa die neonazistische Skinhead-Szene, die inzwischen verbotene Kleinstpartei FAP, die Kameradschaften und die NPD. Zudem organisiere Heise Konzert- und Kampfsport-Events für die Szene und halte Kontakte zu bewaffneten Neonazis. Dass er und sein engeres Umfeld dennoch bisher durch die Justiz nicht belangt wurden, zeigt, dass der Staat den Faschisten anscheinend nicht Einhalt gebieten will. So die Initiative Tatort Fritterode. Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass Heise für diesen Staat und seine Dienste irgendwie von Nutzen ist. Es ist ja kein Geheimnis, dass zentrale Figuren der Neonazi-Szene als V-Leute tätig sind und Verfassungsschutz und Co. auf diese Weise vor allem in den 1990er Jahren den Aufbau der Strukturen mitfinanziert haben. Das wäre auch eine plausible Erklärung für die nicht zu übersehene Zurückhaltung im Verfahren gegen Nordulf H. und Gianluca B. und lässt befürchten, dass sie im Prozess vor dem Landgericht Mühlhausen, der bisher bis Mitte Oktober terminiert ist, mit einem blauen Auge davonkommen. letzten Artikel haben wir zur Nobelpreisverleihung an Abdelrazzak Gurnah einen Artikel aus der Taz vom 8. Oktober ausgewählt, der den geschichtlichen Hintergrund der Literatur des sansibarischen Autoren beleuchtet. Von Sansibar bis Canterbury, vom Sklavenhandel bis zum Sozialismus. Abdelrazzak Gurnah öffnet den Blick auf die Vielschichtigkeit ostafrikanischer Geschichte und auf postkoloniale und migrantische Identitätsfindung. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit deutschem Kolonialismus, eine Seltenheit in Afrikas Literatur. Sansibar, der Name ist Programm. Kaum ein Wort der Welt steht so klar für die vergessene Globalisierung des präkolonialen Zeitalters wie diese Insel vor Afrikas Küste im Indischen Ozean, wo jahrhundertelang Indien, Arabien und Afrika aufeinandertrafen, getragen von den Monsunwinden. Europa kam erst später dazu, ignorant und auftrumpfend, ohne Kenntnis von Menschen und Geschichte, dafür mit Waffengewalt. Die Briten, denen es um die Seeherrschaft ging, übernahmen die kleine, aber strategisch bedeutsame Insel. Die Deutschen, die möglichst viel Fläche auf der Landkarte wollten, das große, zuvor von Sklavenhändlern terrorisierte Festland. Den unvermeidlichen Aufstand gegen den deutschen kolonialen Terror schlug das Reich mit 300.000 Toten nieder, bevor es selbst wenige Jahre später im Ersten Weltkrieg verjagt wurde und das Empire das Gebiet übernahm. Das Festland Tanganyika wurde 1961 unabhängig, die Insel Sansibar 1963. Nach dem Sturz des jahrhundertealten Sultanats durch eine Revolution 1964 verschmolzen die beiden zu Tansania. Tansania im Englischen. Unabhängigkeitsführer Julius Nyerere proklamierte den Sozialismus und gründete einen autoritären postkolonialen Staat. Freigeister flohen wie Abdelrazzak Gurnah. Im imperialen Mutterland Großbritannien wurde er ein geachteter Dozent, Kenner der postkolonialen Literatur, bevor er Jahrzehnte später selbst zum Schöpfer wurde. Sein erster Roman datiert von 1987. Diese ganze vielschichtige, facettenreiche Geschichte geht in Gurnahs Werk auf. Ist er nun ein sansibarischer Schriftsteller, ein ostafrikanischer, ein afrikanischer, einer vom Indischen Ozean, ein britischer? Alles auf einmal, schreibt Samir Yarai, Journalist asiatischer Abstammung, aus der von Sansibar nicht weit entfernten kenianischen Küstenstadt Mombasa. In einem Essay anlässlich der Pensionierung Gurnahs als Dozent an der University of Kent in Canterbury erinnert Yarai daran, dass Gurnah für manche Studenten dort der erste schwarze Lehrer war. Eine physisch wie intellektuell imponierende Figur, wie Menschen unter Umständen, die sie nicht selber gestalten dürfen, dennoch autonom denken, ein Leben und eine Familie aufbauen und was dann daraus wird. Diese große Fragestellung prägt die postkoloniale Literatur Afrikas. Die Zwangsnatur des europäischen Kolonialismus in Afrika in ihrer ganzen Unerbittlichkeit, ihrer Menschenverachtung, ihrer Gehirnwäsche und ihrer alltäglichen Gewalt ist heutzutage kaum noch vorstellbar. Wie Menschen trotzdem überlebten und neue Identitäten erfanden, ist nach heutigen Maßstäben ein Rätsel. Selbst in Afrika, dessen 1,2 Milliarden Menschen zur Hälfte erst im 21. Jahrhundert geboren wurden, ist die koloniale Ära eine Abstraktion geworden. Lebendig gehalten wird die afrikanische Erinnerung samt all ihrer Widersprüchlichkeiten heute vor allem durch die Werke der großen Autoren, die das unmittelbar erlebten und aufschrieben. Ngugi wa Thiong'o in Kenia, Chinua Achebe Nigeria, um nur die bekanntesten zu nennen. Gurnahs Werk ist eine Generation weiter entfernt und wirft einen kritischen Blick auf das postkoloniale Afrika und er blickt weiter in die Vergangenheit zurück, bis in den arabischen Sklavenhandel. Zugleich ist darin die Erfahrung von Flucht und Migration eine Konstante und dies entspricht weniger den Verwerfungen der Kolonialzeit, sondern der Zeit davor und danach. Koloniale und migrantische Erfahrungen teilen ein Grundgefühl, man gehört nie wirklich dazu, man ist letztendlich immer in einem fremden Land zu Hause. Im Kolonialismus hat das fremde Land die eigene Heimat übernommen, in der Migration ist man selbst in die Fremde gegangen. Man muss in beiden Fällen den zugeschriebenen Wurzeln untreu werden, um sich selbst zu finden. Migrationserfahrung ist damit auch ein Weg, sich von der geistigen Beschränkung auf die Kolonialerfahrung zu lösen. Auch deswegen ist sie für Afrikas Selbstfindung so zentral. In Deutschland aber weiß man von Afrikas Kolonialerfahrung so gut wie nichts. Und deswegen weiß man auch mit Afrikas Migranten nichts anzufangen. Man hält Afrikaner für leidende Opfer, die um Hilfe betteln und versteht nicht, was sie hier wollen. Die Auseinandersetzung mit der eigenen kolonialen Vergangenheit in Afrika ist in Deutschland relativ neu und marginal. Sie beschränkt sich politisch auf den Umgang mit dem Völkermord an den Herero und Nama in Namibia, ehemals Deutsch-Südwestafrika. Intellektuell auf den Streit über Kontinuitäten zwischen kolonialen und nationalsozialistischen Verbrechen. Es geht dabei doch wieder um die deutsche Geschichte, nicht um die afrikanische. Die kannten die Deutschen schon 1884 nicht, als sie sich auf der Landkarte ihre Kolonialgebiete zurechtmalten. Und heute? Tansania? War da was? Auch für die Antwort auf diese Frage steht große globale Literatur, wie die von Abdulras Gurnah, der als einer der ganz wenigen Autoren Afrikas auch die deutsche Herrschaft thematisiert. Macht vergisst die Vergangenheit und baut eine neue, schrieb er einst über Tansania. Der Satz ist universell. Das war's mit dem linken Medienspiegel im Oktober. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Tschüss. Thank you.